In den Schatten Flüsterstimmen schwellen. Terrorgriff, ein stiller Quell. Brigadier entführt, ein Schrei in der Nacht. Angst und Chaos bereit so entfacht. Wir sind die CIA, kämpfen für Freiheit. Im Angesicht des Terrors suchen wir Frieden und Klarheit. Vom Osten zum Westen. Keine zweite Chance, Liebe ins Hand. Eine unsichtbare Gefahr, unschuldige Leben gefangen darin, ganz klar. Wir sind die CIA, kämpfen für Freiheit. Freiheit. Im Angesicht des Terrors suchen wir Frieden und Klarheit. Vom Osten zum Westen. Im Angesicht der Gefahr, ein starkes Staat. Wir sind die CIA, kämpfen für Freiheit. Für Freiheit. Im Angesicht des Terrors.